Ich nenne Ihnen jetzt mal ein paar Namen. Angela Merkel, Annette Schavan, Ursula von der Leyen, Christina Schröder und Stefanie zu Guttenberg. Preisfrage, was haben die alle gemeinsam? Richtig. Sie sind alle Frauen und sie sind alle konservativ. Allerdings verkörpern sie nicht gerade das, was man vielleicht im klassischen Sinne als konservativ bezeichnen würde. Ursula von der Leyen zum Beispiel hat zwar 7 Kinder, aber auch eine große politische Karriere gemacht. Angela Merkel ist zwar verheiratet, Kinder hat sie aber keine. Frau Schavan ist weder verheiratet noch hat sie Kinder. Und Christina Schröder habe ich zumindest noch nie im knielangen Faltenrock gesehen. Die konservativen Frauen von heute machen offenbar einiges anders als ihre konservativen Vorgängerinnen. Man könnte sogar so weit gehen, sich zu fragen, ob die konservativen Frauen sogar die neuen Feministinnen sind. Schließlich fordert nämlich die CSU jetzt sogar schon eine Frauenquote. Werden die konservativen Frauen vielleicht sogar zum Vorbild für junge Frauen? Die Frage habe ich weitergegeben an die freie Journalistin und Bloggerin Barbara Streidel, die unter anderem für die feministische Internetplattform Mädchenmannschaft schreibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Karrieren wie die von Angela Merkel oder vielleicht noch mehr wie die von Ursula von der Leyen schon eine Form von Vorbild sind für viele junge Frauen. Ist ja auch toll, gerade Ursula von der Leyen, die diese berühmte K&K-Vereinigung Kinder und Karriere wunderbar hingekriegt hat, möchten bestimmt sehr viele andere junge Frauen auch hinkriegen. Dass das vielleicht ein gutes Vorbild ist, aber vielleicht nicht so etwas ist, was jeder schafft, vergisst man dabei dann leicht. Also nicht nur, dass nicht alle Leute so fleißig sein wollen wie diese Frauen, dass nicht alle Leute vielleicht auch dieselbe Herkunft haben. Gerade bei Ursula von der Leyen hat ja die Herkunft bestimmt auch eine sehr große Auswirkung auf ihre Biografie. Also erstens mal die politische Karriere des Vaters, als auch die ganz wohlsituierte Situation ihrer Familie. Also all das sind ja dann doch irgendwie individuelle Zusätze, die ein Vorbild zwar nicht schlechter machen, aber doch nicht für alle anderen gültig machen. Jetzt hat ja die CSU die Frauenquote für sich entdeckt. Und ich stelle mir die Frage, Herdprämie und Frauenquote, wie passt denn das jetzt zusammen? Ich glaube, dass die ganzen CSU-Frauen all die Jahre lang immer nur zugesehen haben, wenn es hieß, ja, ja, wir machen das mit Goodwill, wir schaffen das schon, wir müssen einfach nur viel drüber reden und wir müssen es in unseren Köpfen haben. Und sie haben immer gemerkt, das nützt alles überhaupt gar nichts. Und jetzt, spätestens seitdem ja die Wirtschaft die Quote, also via Telekom auch entdeckt hat, sind die CSU-Frauen einfach auf die Barrikaden gegangen und haben ja überall gesagt, das brauchen wir auch, das wird sonst nichts. Und da ja nicht nur die Geschlechterquote ein Problem ist, sondern natürlich auch die Überalterung, finde ich das eine ganz gute Idee, dass die das machen. Ist das Überzeugung von denen oder laufen die einfach mit, weil sie merken, es geht in die Richtung? Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Frauen davon überzeugt sind, dass es nicht anders geht. Wie gesagt, wenn man jahrelang immer hört, ja, ja, wir machen das mit so einem Ausschuss, ja, ja, wir machen das mit irgendwelchen Tutorien, mit irgendwelchen Netzwerkangeboten und es passiert aber gerade in der Oberliga trotzdem nichts, dann frustriert es, weil man ja immer gebremst wird und immer nur irgendwie besänftigt wird und sich auch vielleicht nicht ganz ernst genommen fühlt. Dann können wir ja feststellen, dass sich der Begriff konservativ doch gewandelt hat. Was machen denn die konservativen Frauen heute anders als ihre Vorgängerinnen? Sie verkaufen sich besser, würde ich sagen. Also, dass gerade jetzt so viele konservative Politikerinnen als Vorbilder gelten oder auch als Anchor-Women sozusagen von Parteien gelten, das liegt nicht nur daran, dass diese Frauen sehr kompetent sind, sondern auch, dass, sagen wir mal, die Marketingabteilung ihrer Partei erkannt hat, wenn wir die nach vorne spielen, dann möchten das die Leute gerne sehen. Das haben die anderen Parteien nicht ganz so günstig gemacht. Ich denke, dass auch zum Beispiel in der SPD sehr viele sehr kompetente Frauen sind. Zum Beispiel Andrea Nahles finde ich eine sehr kompetente Frau, aber auch in den anderen Parteien, Renate Künast zum Beispiel, die sind auch großartig, aber sie sind halt nicht vorne drauf auf dem Plakat oder sind die, die man sofort damit verbindet. Und das hat zum Beispiel die Union sehr geschickt hingekriegt, dass man, wenn man CDU liest, jetzt nicht mehr sofort an Helmut Kohl denkt, sondern vielleicht eher an Ursula von der Leyen. Das ist für viele Frauen, vor allem für viele junge Frauen, bestimmt interessanter. Jetzt sind wir ja zwei Frauen, wir können mal unter uns reden. Hat es denn auch viel mit Äußerlichkeiten zu tun? Ich glaube, dass es immer auch mit Äußerlichkeiten zu tun hat, selbst wenn ich mir wünschte, ich würde das abschalten können. Ich glaube, man kann es nicht abschalten, weil man ja einen Menschen auch sieht. Und genau wie die berühmte Liebe auf den ersten Blick, gibt es da, glaube ich, auch eine Antipathie auf den ersten Blick. Man sagt, ah, mag ich nicht anschauen. Dass das bei Frauen immer sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt wird, als zum Beispiel bei Männern. Wenn wir jetzt bei Äußerlichkeiten über Spitzenpolitiker, männliche Spitzenpolitiker reden, da könnte man ja auch allerlei mäkeln. Oh, was hat der für eine Frisur? Oh, der müsste mal ins Fitnessstudio oder was auch immer. Bei Frauen ist das halt leider immer noch eines der ersten Kriterien. Und ich glaube, da muss sich auch ein bisschen was verändern in unseren Köpfen, dass eine Frau A, gut aussehen kann und trotzdem kompetent sein kann, dass eine Frau B, kompetent sein kann und deswegen nicht unbedingt gut aussehen muss. Im Zuge der Veränderung des Begriffs konservativ, könnten wir so weit gehen und behaupten, dass Frau Merkel und Co. Feministinnen sind? Schwierig. Wenn man sagt, dass der Feminismus möchte, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts, dieselben Chancen politisch, wirtschaftlich, sozial und so weiter haben, dann ist das auf die ganze Politik zum Beispiel von Angela Merkel nicht immer anwendbar. Zum Beispiel verweigert sie sich ja immer noch irgendwie einer privatwirtschaftlichen Quote, obwohl das ja die Chancengleichheit stärken würde. Sie meint ja immer, ach, das muss die Wirtschaft selber hinkriegen mit Diversity und was auch immer ihre Ideen da sein mögen. Außerdem lässt sie ja nicht so wahnsinnig viele Frauen an sich ran. Okay, da gibt es jetzt Ursula von der Leyen, aber da, wenn man jetzt denkt, sie würde als Frau an der Spitze auch andere Frauen fördern, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man Frau das sagen Schawan, kann. Sagt man, aber steht ihr auch wohl sehr nahe, glaube ich. Das wären es dann schon zwei. Aber da gibt es ja noch sehr viel mehr. Und wie viele Männer gibt es dann? Auch wenn sie eine private Assistentin hat und so weiter und bestimmt in ihrem Umkreis auch viele Frauen sind. Aber wobei viele Männer ja im Umkreis von Frau Merkel in letzter Zeit aufgegeben haben. Zum Beispiel Roland Koch. Genau, die sind so ein bisschen, entweder haben sie frustriert aufgegeben oder sie sind weggelobt worden. Das kann man schon bemerken. Da hatte ja dann auch die Professorin Miriam Meckel einen Merkel-Feminismus ausgerufen, weil es ihr sehr geschickt erschien, wie Merkel quasi ihre Spitzenposition dadurch wahrt, indem sie einfach die Männer um sie herum, ja, aussitzt, weglobt oder so frustriert, dass sie einfach von alleine gehen. Also wir stellen fest, in den Bereich Feministin möchten wir diese Politikerinnen noch nicht einordnen, aber haben die denn neben der Frauenquote noch andere feministische Themen für sich entdeckt? Naja, also dass halt die große Geschichte mit der Kinderbetreuung ein Thema ist, was die Karrieren und überhaupt die Lebenswirklichkeit von vielen Frauen beeinträchtigt, das ist ihnen schon klar gewesen. Also ob das aber allerdings eine Idee der konservativen Politikerin war oder vielleicht eine Idee der sozialdemokratischen Politikerinnen, die davor schon einiges geebnet haben, also zum Beispiel der Krippenausbau, das ist ja auch eine Politik von Renate Schmidt gewesen. Das liegt, glaube ich, auch in der Luft, dass das ein Thema ist. Andererseits gibt es natürlich noch viele andere Themen und ich finde es immer sehr schade, wenn man feministische Themen ausschließlich auf die Vereinbarkeit von Kind und Karriere reduziert, weil da könnte ja auch noch mehr sein. Überhaupt, wie definieren wir denn Karriere? Muss denn Karriere bedeuten? Wir arbeiten 40 Stunden, kennen unsere Familie nur von einem Foto auf unserem Schreibtisch. Erwarten wir nicht noch was anderes von unserem Leben? Und da würde ich mich immer freuen, wenn man einfach neue Ideen etablieren könnte oder sie auch den Mut dafür hat. Zum Beispiel die SPD-Politikerin hier aus München, Adelheid Rupp, hat gemeint, sie fände es großartig, wenn es einfach eine 30-Stunden-Woche gäbe für alle Leute, und zwar für Männer und Frauen. Dann wird auch all das, was man sonst gerne in das Ressort Frau, wie Haushalt, Kinder und so weiter schiebt, einfach gleichmäßiger verteilt. Ich glaube, dass wir in unseren Denkstrukturen einfach immer noch sehr, sehr schwerfällig sind. Wenn sich die konservativen Frauen, wie wir festgestellt haben, ja jetzt doch auch sehr geändert haben, geöffnet haben, bedeutet das jetzt, dass die konservative Frau im klassischen Sinne, die wir von früher kennen, stirbt die jetzt aus? Das glaube ich nicht, weil es immer noch sehr, sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die die Frau gerne auf Haushalt, Ordnen der Blumen in den Vasen und Kindererziehung reduzieren möchten. Andererseits gibt es auch sehr viele Frauen, die gar kein Interesse haben, irgendwie mitzumischen im Machtgefüge von Beruf oder sogar Politik. Barbara Streitel ist freie Journalistin und Bloggerin. Sie schreibt unter anderem für die feministische Internetplattform Mädchenmannschaft.